Rosa und die Geisterbahn. Die Rosa hat Offa gern gehabt. Zuckerwatte, die Achtibahn, das Riesenrad. Aber am liebsten hat sie die Geisterbahn gehabt. All die Geister, Monster und klappernde Skelette, grusige Spinnen und Gliberwesen. Wunderbar, einfach wunderbar. Kurz nach Ostern war wieder Offa und Rosa ist mit ihrem besten Freund Paul hingegangen. Sie haben sich Zuckerwatte gekauft, haben alle neuen Karussell ausprobiert und dann sind sie in Richtung Geisterbahn gelaufen. Das Jahr hat sie besonders grusig ausgesehen. Ich gitt, ich krieg jetzt schon eine Gänsehaut, hat der Paul gesagt. Mit Unbehagen hat er das riesige Maul angeschaut, durch welches die Wege reingefahren sind. Wenn du Angst hast, dann fahre ich eben allein, hat Rosa ärgerlich gesagt. Es war jedes Jahr das Gleiche gewesen. Der Paul hat Geisterbahnfahrer gar nicht gern gehabt. Also hat sie ihn gar nicht einmal angeschaut, hat sich ein Billett gekauft und ist in eine Wägeleine geklettert. Das Eingangsmaul hat Rosa gerade verschluckt und sie ist in die Dunkelheit reingefahren. Überall um sie herum hat es gestöhnt, geächzt und geseufzt. Ein Skelett hat nach ihr Haar gegriffen, eine riesige Gummispinnwebe ist ihr fast ins Gesicht reingekommen. Aber jetzt ist es aber besonders grusig. Gleich kommt die grosse Schlange mit dem Vampir und dann... Überrascht hat sie vorher geschaut. Das war neu. Ein wirklich grauenhaft scheissliches Monster mit ellenlangen Armen hat sich aus der Dunkelheit runtergelehnt. Seine riesigen Tatzen sind über den Gleis baumelt. Die Rosa hat sich geschüttelt. Das hat aber wirklich gruselig ausgesehen. Richtig lebig. Ihr Wägeli ist in Richtung krumme Beine vom Monster zugefahren. Das neue Monster hat das Maul verzogen zu einem bösen Grinsen. Verschrocken ist sie in die Ecke vom Wägeli gehurt. Da ist ein riesen Pranken oben runtergekommen, hat Rosa aus ihrem Wägeli rausgenommen und hat sie auf in die Dunkelheit gedreht. Hilfe! Das Monster hat die arme Rosa ganz nah vor seine funkelnden Augen gehabt. Lass mich runter. Du bist aber schön abscheußlich. Was willst du von mir? Es hat Rosa mit seinem Mundgeruch ins Gesicht blasen. Ich langweile mich zu Tode zwischen all diesen Kategorien. Die sind aber nicht lebendig. Blödsinn. Natürlich nicht. Alle aus Pappen. Das Monster hat seine Zähne geblickt und hat seine Pranken über den vorbeifahrenden Wagen geschwenkt. Diese ein ewige Menschenerschreck. Rosa hat die Augen zugemacht. Sie hat sich nicht getraut, runterzuschauen. Und das Monster anzuschauen, hat sie sich schon gar nicht getraut. Los, mach die Augen auf! Erzähl mir eine Geschichte! Ich weiss keine Geschichte. Bitte lass mich endlich runter. Wenn du keine Geschichte weißt, dann fresse ich dich eben. Das Monster hat Rosa von oben bis unten beschnuppert. Nein! Rosa hat wie wild mit den Beinen gezappelt. Paul, Hilfe! Rosa! Rosa, wo bist du? Da oben! Das neue Monster! Eine stinkende Pranke hat sich auf ihr Maul gepresst. Stimmt, oder ich fresse dich sofort! Wer ist dieser Paul? Ein Monsterjäger! Ein berühmter Monsterjäger! Na dann fresse ich dich besser gleich! Genüsslich hat sie riesen Maul aufgemacht und hat den ohrenzerfetzenden Schmerzensschrei ausgestoßen. Seine Krallen haben Rosa losgelassen und sie ist wie ein Stein in die Tiefe runtergeplumpst. Sie ist kopfüber auf einem Gummigliberwesen gelandet. Komm, Rosa! Er hat sie aus dem Wagen gezogen. Über ihnen das wütende Geschrei vom Monster. Ihr Wägel ist an zwei Skeletten, drei Geister und einem Drachen vorbei. Dann sind sie plötzlich draußen. Rosa hat in die Sonne blinzelt. Paul, wie hast du das bloß gemacht? Ihr bester Freund hat von einem Ort zum anderen grinst. Ich hasse Bisse in seinen kleinen Zeh. Es schmeckt absolut grusig.